2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Jetzt wirklich jeden Versuch zu unternehmen, die illegale Migration zu begrenzen, die ausreisepflichtigen Asylbewerber in Gewahrsam zu nehmen und endlich abzuschieben, meine Damen und Herren. Wir sind es den Menschen schuldig. Deshalb habe ich Vorschläge für eine umfassende Sicherheitsoffensive gemacht. Neben anderem Abschiebung nichtdeutscher schwerer Straftäter und Gefährder, den Beschluss des Sicherheitspakets. Und genauso Schritte, wie die illegale Migration wieder reduziert und begrenzt werden kann. Gegenüber unseren Polizisten, Lehrern, Vertretern unseres Landes Respektlosigkeit zu zeigen. Wer damit ein Problem hat, muss künftig ein Problem haben. So rum muss es künftig laufen. Herzlichen Dank. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Der einzige Antrag, der reale Veränderungen bewirken wird, das Zustrombegrenzungsgesetz, ja, da werden wir zustimmen. Die Migration in unseren Sozialstaat beansprucht Milliarden Euro Steuergeld jedes Jahr. Und viel zu lange haben wir es denjenigen leicht gemacht, zu bleiben, die irregulär und illegal in unseren Sozialstaat eingewandert sind. Umgekehrt ist richtig. AfD! Raus aus dem Bundestag! AfD! Raus aus dem Bundestag! Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Ich begrüße Paddy. Hi. Ich grüße dich zurück, lieber Flo. Hallo. Danke, danke. Ja, wir haben vor 2 Tagen ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht, wie wir das häufig machen. Und haben relativ spontan, das machen wir eigentlich selten so, die Entscheidung getroffen, lass uns doch mal eine tagesaktuelle Folge machen, mehr oder weniger. Weil sich die politischen Ereignisse doch so ein bisschen überschlagen haben. Ständig neue Nachrichten. Ich finde, das ist sowieso ein bisschen so ein Kennzeichen der Zeit gerade. Aber letzte Woche mit den ganzen Tumulten im Bundestag, hat uns das aber nochmal Anlass gegeben, um grundsätzlich mal über diese ganzen Themen, die damit zu tun haben, ins Gespräch zu kommen. Ja, also da geht es konkret um die Zusammenarbeit der CDU mit der AfD, indirekt jedenfalls. Und manche sagen, so indirekt ist es gar nicht, aber sicher auch um die Proteste dagegen und die ganzen Fragen, die sich da rundherum daraus ergeben. Ja, aber vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, Paddy, was genau ist denn da eigentlich passiert? Also die CDU hat ja Anträge eingebracht in den Bundestag, mehrere im Laufe der Woche. Und belegend in Kauf genommen, dass unter anderem, nicht nur, auch die FDP übrigens und BSW teilweise auch, teilweise enthalten, teilweise zugestimmt, dass es da eine Kooperation gibt. Aber worum ging es eigentlich in diesen Anträgen? Vielleicht ist es gut, das vorweg nochmal so grob zu benennen. Ja, genau. Also es geht insgesamt um 2 Anträge und einen Gesetzesentwurf, den die CDU und die CSU eingebracht haben im Bundestag die Woche. Und im ersten Antrag ging es, soweit ich weiß, um eine Verschärfung der Migrationspolitik. Auch eine Ausweitung. Jetzt am zweiten Antrag, auch eine Verschärfung der Migrationspolitik, also schnellerer Entzug zum Beispiel von Aufenthaltstitel für Geflüchtete, eine dauerhafte Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen und ja, mehr Zurückweisung von Menschen an den Grenzen und allgemein verschärfte Regelungen bei Abschiebungen und aber auch eine Ausweitung der Befugnisse für Sicherheitsbehörden in Deutschland. Diese beiden Anträge hatten mehr so den Charakter eines Appells, aber der dritte war dann ein Gesetzentwurf, der jetzt am Freitag eingebracht wurde, der wirklich dann auch auch Gesetzeskraft gehabt hätte, wenn er durchgekommen wäre. Der wurde dann abgelehnt, ganz knapp. Aber ja, es ist so, dass jetzt diesmal die Union also ganz offen auch gesagt hat, dass sie mit den Stimmen der AfD zusammen, also in Kauf nehmen, dass mit den Stimmen der AfD diese Anträge und der Entwurf beschlossen werden. Und das hat zu einer ja, sehr jetzigen Debatte geführt. Das Gerede davon, dass jetzt angeblich eine Brandmauer gefallen sei. Es gab auch viele Proteste in Städten gegen diese Entscheidung. Zusammenarbeit der Union mit der AfD. Und darum soll es heute gehen. Genau, was wir dazu denken zu den Debatten und ja, was unsere Meinung ist. Ja, also Paddy und ich hatten den Eindruck, wir müssen mal ein bisschen Ordnung in die Debatte bringen, weil da geht einiges durcheinander auch. Ne? Also erstmal wäre uns wahrscheinlich wichtig zu betonen, es ist jetzt nicht so, dass wir so mega parlamentsfixiert sind und da glauben irgendwie, das ist jetzt der allerwichtigste Ort der politischen Auseinandersetzung, aber natürlich hat es eine Bedeutung. Ja, die Debatte wird teilweise auch relativ verlogen geführt und wir wollen auch noch mal angucken, was ist eigentlich mit SPD und Grün, die sich halt sehr irgendwie in Pose geworfen haben als die Hüter der Demokratie gegen die Faschisten. Mhm. Ne? Was hat es eigentlich mit dieser ominösen Brandmauer auf sich? Besteht die überhaupt, bestand die jemals oder nicht? Ne? Was ist eigentlich die Haltung der Linkspartei, die ja sicher in unserer Bubble teilweise auch sehr positiv wahrgenommen wurde, gelobt ist? Also wie glaubwürdig ist das eigentlich? Und ja, auch zur BSW müssen wir, glaube ich, ein paar Worte verlieren die ganze Gemengelage irgendwie mal analysieren. Ja, genau. Ich habe mal überlegt, wie man da vielleicht einen Einstieg machen kann. Also ganz grundsätzlich vielleicht mal so viel, dass jetzt die AfD und CDU zusammenarbeiten parlamentarisch oder dass die CDU einen Antrag einbringt, der vielleicht von der AfD auch Zustimmung erfährt, ist ja eigentlich jetzt nicht so verwunderlich. Mir fällt sowieso auf, es wird wenig über die Inhalte des Antrags eigentlich geredet, sondern eigentlich mehr über die Form, wer da zugestimmt hat. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn der inhaltsgleiche Antrag von SPD, Grünen und CDU, ich meine, da gab es ja auch Versuche, ne? Also nach Kompromissen, verabschiedet worden wäre. Hätte es dann Proteste gegeben? Ich glaube, nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Die Grünen haben übrigens auch angekündigt, dass sie trotz der Abstimmung der Union mit der AfD immer noch bereit sind, auch für eine Koalition. Ne? Also so weit geht dann der angebliche Antifaschismus dann doch nicht. Aber ja. Natürlich. Ich erinnere nochmal dran, ne? die Grünen haben in ihrer Zusammenarbeit mit der CSU auch immer mit abgeschoben oder haben auch an den härtesten Antiflüchtlingsgesetzen mitgewirkt. Also wenn die auf irgendwelchen Demos sich da jetzt als großer Gegenpart zur AfD in Pose werfen, ist das wirklich lächerlich. Mir fällt dann auch mal ein, dass die ja auch den NSU-Untersuchungsausschuss, also der Nazi-Terroristen, die in Deutschland unterwegs waren, in Hessen mit verhindert haben. Und da könnte man jetzt eine endlose Liste machen, was alles furchtbar an den Grünen ist, ne? Und rassistisch. Ja, oder wo sie in der Ampel waren, ne? In der Regierung letzten Jahre, da haben sie auch massiv mehr Abschiebungen mit durchgesetzt, Migrationspolitik verschärft und Festung Europa weiter ausgebaut, Asylrechtsverschärfungen zugestimmt auf der europäischen Ebene mit GEAS zum Beispiel auch, ne? Also das, oder auch zum Beispiel, also im Rahmen der ganzen Debatte um Palästina und die ganzen Antisemitismusvorwürfe, die dann auch Menschen treffen, die dann vor allem so aus migrantischen Kreisen kommen, Communities, dann auch die ganze Debatte darüber, den Menschen auch zum Beispiel oder auch Flüchtlingen Aufenthalt zu entziehen oder Staatsbürgerschaft vorzuenthalten, wenn sie sich irgendwie kritisch geäußert haben gegenüber Israel. Auch das sind alles Dinge, die mit den Grünen zum Beispiel oder der SPD mit umgesetzt werden. Und Genau, die SPD ist da natürlich genauso mit gemeint, aber ich finde, die Grünen sind deswegen nochmal besonders zu erwähnen, weil sie ja besonders moralisch eifern, das immer schaffen, sich so als Humanisten und Freunde der Schwächsten zu inszenieren. Und ich finde, das gilt es einfach zu entlarven. Und ich glaube, wenn es da eine Mehrheit gäbe, wären die Grünen ja die Ersten, die zusammen mit der CDU von Merz auch einfach alles mitentscheiden. Also so einen richtigen Unterschied zwischen Habeck und Merz kann ich auch nicht erkennen in den Positionierungen. Also klar, sicher mal wirtschaftspolitische Nuancen und da macht man halt irgendwelche Kompromisse und am Ende kommt mehr oder weniger irgendwas Rechtes, Reaktionäres, Neoliberales raus. Also da kann man sich relativ sicher sein, genau. Insofern, die Entscheidung an sich ist schlimm. Das ist eigentlich die Fortsetzung einer Tendenz, die ich habe es eben im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe Deutschland lange nicht, eigentlich noch nie, in meiner Lebzeit so oder bewussten Lebzeit so reaktionär erlebt. Also der ganze Bellizismus, diese ganze Kriegsbegeisterung, die thematisieren wir seit Jahren jetzt immer wieder und wäre ich eigentlich müde, empört und schockiert zu sein und zu sagen, krass, schon wieder irgendwie eine Grenze gefallen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, auch diese ganze Gehetze gegen, gegen Flüchtlinge. Alle Debatten sind davon völlig vergiftet. Sicher auch gegen Arbeitslose, psychisch Kranke, also Minderheiten. Das habe ich in der Form so krass selten erlebt, wie jetzt die letzten Jahre. Ja. Und dieses Jahr auch nochmal besonders krass, dieses und letztes Jahr. Ja. Insofern wird da ein Gesetz gegossen, was sich sowieso abzeichnet oder sollte im Gesetz gegossen werden. Ja. Und ich finde es deswegen auch trotzdem positiv, ne, wenn jetzt viele Menschen auf die Straße gehen, sich auch ehrlich moralisch empören über das Verhalten der Union, also da mit der AfD zusammenzustimmen. Ja. Das ist, es ist vollkommen legitim, da sich zu empören und aufzuregen. Aber gleichzeitig sollte man eben nicht diesen Fehler machen, die anderen bürgerlichen Parteien, vor allem Grüne und CDU, da jetzt also da denen auf den Leim zu gehen, weil es sind gerade Wahlkampfzeiten und sie versuchen natürlich sehr geschickt auch diese Proteste und die Empörungen, die von vielen Menschen berechtigt sind, halt für sich zu vereinnahmen. Und es ist halt sehr einseitig, halt jetzt nur auf die AfD und auf die Union zu schielen oder da jetzt drauf zu hauen und nicht zu gucken, welche Verantwortung für den Rechtsruck auch die anderen Parteien haben. Und was für eine Doppelmoral da gearbeitet wird, auch von weiten Teilen gerade des linksliberalen grünen Milieus, ne, bei der Frage. Total. Wolfgang Schmidt, finde ich, hat einen ganz guten Tweet gemacht, so sinngemäß irgendwie, was sagen jetzt eigentlich die ganzen linksliberalen Clowns, die gemeinsam mit Grünen und SPD gegen die Rechten auf die Straße gegangen sind. Ist polemisch, ne? Und es ist aber in der Sache schon irgendwie ein bisschen richtig. Also wenn man wirklich gedacht hat, irgendwie, ich gehe jetzt mit den Grünen und der SPD gegen den Faschisten auf die Straße, oder auch der CDU, das ist ja der Punkt vor allem dabei, die CDU, also den ganzen Demokraten gegen rechts und so. Ja, da sollte man sich schon mal überlegen, was man da eigentlich für eine blödsinnige Trennung von, es gibt irgendwie die Demokraten, die sind irgendwie was ganz anderes und es gibt die AfD. Das stimmt überhaupt nicht. Also, womit ich nicht sagen will, dass es keine Unterschiede in den Programmen gäbe oder dass es nicht durchaus schlimm wäre, wenn die AfD dran wäre. Aber ich glaube, die Entwicklung, die wir jetzt in Österreich sehen, wo wahrscheinlich ein FPÖ-Kanzler, gestützt von der CDU, Schwesterpartei, ÖVP, jetzt regieren wird, das ist eine Tendenz, die hier auch noch kommt. Wir kommen später vielleicht nochmal drauf, was eigentlich so zu erwarten ist, ne? Ob das Kapital nicht vielleicht auch doch noch, dass die AfD liebgewinnt, das kann durchaus passieren, da gibt es auch schon erste Versuche so der Integration, ob die nicht doch vielleicht nützlich sind, so nichts Neues. Ja, ja, aber vielleicht erstmal so viel dazu. Was ist eigentlich, also wir werden jetzt keine, in diesem spontanen Gespräch, wo wir uns mehr unterhalten, werden wir keine richtige historisch-materialistische Analyse zum Thema Migration hinbekommen. Aber vielleicht wäre es doch nochmal gut, ein paar Sätze darüber zu verlieren, was eigentlich Kommunisten grundsätzlich erstmal klar machen sollten oder sagen wir radikale Linke, wenn wir über das ganze Thema Flucht und Migration reden. Was wäre da wichtig aus deiner Sicht? Also wenn wir über Migration reden, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, über den Aspekt zu reden, warum Menschen überhaupt fliehen müssen, was sind eigentlich Fluchtursachen und dass es nicht ausreicht, offene Grenzen zu fordern oder ganz moralisch überlegen und stolz auf Demos mit Refugees Welcome, Transparenz zu protestieren, was alles richtig ist, ja, nicht falsch verstehen oder auch sich einzusetzen für eine Gleichbehandlung von Migrantinnen und Geflüchteten und sich gegen Rassismus einzusetzen, aber gleichzeitig sich nicht damit zu beschäftigen, warum Menschen eigentlich fliehen und welche Mitverantwortung eigentlich der eigene Staat hat und der deutsche Imperialismus bei der Schaffung von Fluchtursachen. Und da würde uns wirklich eine gewaltige Liste einfallen an Beispielen, wo der deutsche Staat und der deutsche Imperialismus eine Mitverantwortung haben für die Schaffung von Fluchtursachen. Also angefangen beim Thema Waffenlieferung zum Beispiel in Krisen- und Kriegsgebiete oder an Regime, die verantwortlich sind dafür, dass Menschen fliehen müssen. Die Mitverantwortung für Konflikte und Kriege wie in Afghanistan, in Syrien, die Destabilisierung von zahlreichen Ländern, auch in Libyen zum Beispiel. Waffenlieferungen an den NATO-Partner Türkei, die mit deutschen Waffen Kurdinnen zum Beispiel in Nordsyrien abschlachtet. Waffenlieferungen an Saudi-Arabien, ja, ein islamistisches Regime, das zum Beispiel im Jemen auch unzählige Zivilistinnen auf dem Gewissen hat. Oder auch an Israel, das für den Massenmord in Gaza verantwortlich ist und die Palästinenserinnen unterdrückt. Also da fallen uns wirklich sehr viele Beispiele ein, über die ja, linksliberale und grüne Fans oft nicht so gerne reden. Also deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt, ist ja die alte Parole und das ist auch immer noch wahr, ne? Und ich erinnere mich gut, 2015, 16, 17, so diese Zeit, als große Flüchtlingsströme ja hier nach Deutschland kamen und viele Merkel so gelobt haben, dass ja dazu auch immer gehörte, zu sagen, naja, auch die Politik der Regierung Merkel war eine imperialistische Politik, die sowohl durch ökonomische Maßnahmen international als auch direkt durch Waffenexporte oder auch durch Kriegspolitik, die direkt oder indirekt befördert wurde, mit dazu beigetragen haben, dass Leute fliehen. Und mir ist es da schon in diesem Milieu immer ein bisschen aufgefallen, wenn die so sehr grün-linksliberal war, dass wenn man neben Fragen der konkreten Hilfe, die wichtig waren, gar keine Frage, irgendwie Solidarität so, das ist nicht was Abstraktes, das ist schon wichtig gewesen irgendwie in dem Moment. Aber dass man mal die Ursachen benannt und sagt, naja, aber eigentlich wollen wir ja nicht, dass jemand flieht. Wir wollen ja schon, dass die Leute möglichst in ihrer Heimat auch eine positive Zukunft aufbauen. Keiner will gerne fliehen und seine Freunde und Verwandten und seine Häuser oder seinen Alltag verlassen in der Regel. Dass das so ein bisschen ja, dem fast schon aggressiv begegnet wurde, also wenn man darauf hingewiesen hat, weil das, glaube ich, nicht so ein bisschen in das Weltbild der edlen humanistischen Flüchtlingshelfer gepasst hat, die das eigentlich auch ein bisschen für, so war so mein Eindruck, für die narzisstische Selbstbestätigung gebraucht haben. Man ist ja so ein guter Mensch und so Ja, tolerant safe. und so weiter. Ja. Und man muss natürlich sagen, dass, das finde ich noch den sehr wichtigen Aspekt. Wir Kommunisten sollten natürlich nicht den Fehler machen, so zu tun, als wenn jetzt gar keine Probleme entstehen durch Flucht. Allerdings müssen wir ganz anders als die Rechten das machen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Wohnungspolitik reden. Natürlich ist es klar, dass in der privatkapitalistischen organisierten Wohnungswirtschaft, wo wirklich die Vermieter ja, zu wenig Wohnraum zur Verfügung stellen, der viel zu teuer ist für viel zu wenig Leute und uns auspressen, also auch die, die schon hierher kommen. Wenn dann eine Konkurrenz am Wohnungsmarkt besteht durch Zustrom von Flüchtlingen, dass die Antwort, die wir geben, muss natürlich sein, gemeinsam kämpfen. Gemeinsam kämpfen. Es gäbe ja genügend Ja, Wohnraum für ja. alle irgendwie. Und das, was die AfD, aber nicht nur die AfD, auch andere Kräfte machen, ist ja dann immer diese Spaltungslinie zu bedienen und irgendwie zu sagen, irgendwie, ja, der Flüchtling ist jetzt schuld, dass du keine Wohnung kriegst. So. Und trotzdem ist es auch ein Fehler, und das habe ich bei Linksliberalen manchmal überlegt, so zu tun, als gäbe es keine Probleme. Natürlich, irgendwie kaputtgesparte Kommunen, überlastetes Gesundheitssystem und so weiter. Dadurch entstehen natürlich Probleme. Und es ist wirklich ein ganz perfider Trick, Rassismus und Ausgrenzung dafür zu benutzen, ja, um abzulenken davon, dass wir wahnsinnig viel gesellschaftlichen Reichtum haben. Und es Ja. ja, anders sich organisieren ließe. So. Aber es funktioniert ganz gut und ist letztes Jahr nochmal sehr verstärkt. Also das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt. Und das macht ja Wagenknecht zum Beispiel auch nicht. Ne? Also sie benennt Probleme, die es gibt, die stimmen auch, zum Teil, würde ich sagen. Aber sie turnt das dann so in so eine komische Richtung um. Naja, aber dazu sagen vielleicht auch noch was. Ja. Ja, genau, also es nur weil wir jetzt natürlich also Rassismus und reaktionäre rechte Hetze gegen Geflüchtete bekämpfen müssen, heißt genau eben auch nicht, dass wir Probleme, die es auch durchaus gibt, auch Integrationsprobleme da jetzt komplett, also dass es nicht mehr Thema sein darf oder darüber nicht geredet werden soll. Ne? Also ich war selber auf einer Schule damals schon, wo es einen hohen Anteil gab von Geflüchteten. Und natürlich sind damit Probleme, die häufig auch viel mit Armut zu tun hatten, aber sicher auch dann mit Deutschkenntnissen, die nicht da waren, was natürlich irgendwie auch den Weg meiner Mitschüler total vorgezeichnet hat, weil die auf dem Arbeitsmarkt dann natürlich auch weniger Chancen hatte. Aber natürlich gab es da auch Konflikte, die in so einer Gesellschaft wie dieser natürlich ein Pulverfass sein können. So. Und da ist es auch wichtig, dass wir auch als Kommunisten diese Probleme ernst nehmen, die es gibt in der Arbeiterklasse so, und dann aber solidarische Antworten darauf geben und keine rassistischen. Ja, genau. Genau. Und noch ein wichtiger Punkt zum Thema Fluchtursachen, ohne das jetzt zu ausufern zu machen, aber das Thema Armut oder ökonomische Probleme in Ländern des globalen Südens, auch da gibt es ja einen Zusammenhang zwischen ja, neokolonialen Verhältnissen oder Abhängigkeiten, ne, zwischen Staaten des globalen Südens und westlichen Ländern und oder auch eine Wirtschaftspolitik, die dazu führt, dass die halt lokale Wirtschaften zerstören und ja eben auch soziale Probleme im Land verschärfen. Ne? Ist natürlich jetzt sehr oberflächlich, aber das wollte ich noch kurz erwähnen, dass es natürlich auch eine Rolle spielt. Ja, genauso oberflächlich können wir auch nicht vertiefen. Finde ich auch noch einmal wichtig zu erwähnen, die Frage des Brain Drains. Man muss sagen, das ist leider auch ein Argument, was Rechte auch instrumentell benutzen. Gemeint ist damit, wir haben ja zum Beispiel hier Pflegenotstand. Und eine Antwort darauf wäre ja, dass der Staat zum Beispiel Pflegepersonal nicht nur ausbildet, sondern auch gut bezahlt. Und zwar vielleicht richtig gut, weil das ein knochenharter Job ist, ne? Und ausstattet. Also ist natürlich klar, dass dieser Staat das nicht machen wird, aber ein sozialistischer Staat zum Beispiel würde natürlich unglaublich investieren in diesen Bereich, weil das einfach ein ganz wichtiger Bereich ist, der Daseinsvorsorge, eine vernünftige Gesundheitsvorsorge, ein vernünftiges medizinisches Angebot. Und dann würden natürlich Pfleger und Pflegerinnen angemessen leben können und auch ausgebildet werden. Und man würde das so steuern, dass es so ist. Und jetzt gibt es ja diese ganzen Debatten über Abwerbung von medizinischem Fachpersonal. Und natürlich irgendwie ist man solidarisch mit den Leuten, die hierher kommen. Und trotzdem ist natürlich gleichzeitig auch eine ziemlich imperiale Politik, wo man teilweise aus Ländern Fachkräfte abwirbt, wo sie selber benötigt werden, ne? Und das ist alles, Teil einer ganz kalten Logik, ne? Und kalten Logik. Eigentlich, sozialistische Länder, die solidarisch miteinander umgehen würden, das ist ja auch schon geschehen, helfen sich gegenseitig beim Aufbau ihrer Gesundheitssysteme, ne? So wie es auch geschehen ist. Wie Kuba das praktiziert hat, übrigens auch die DDR oder so. Und werben nicht einfach Fachkräfte ab. So. Also klar. Und trotzdem ist natürlich der rassistischen Hetze von da kommen jetzt fremde Ärzte oder so entgegenzutreten. Also die Frage ist immer gar nicht so einfach zu beantworten, wie so Linksliberale in ihrer tollen Bilderbuchwelt in ihren Vorstädten das erklären. Ich kann auch verstehen, dass da manchmal Ärger drauf ist, auf allzu einfache Lösungen, die dann von denen kommen. Zumal die ja selber dann sehr rassistische Politik machen letztendlich. Ja, also merkt man ja auch die ganzen Widersprüche, ne? Auf der einen Seite vor offene Grenzen sein, zumindest dann scheinbar in Diskussionen oder fürs Kapital. Aber dann halt trotzdem dann also wirklich so viel rassistische Gesetzgebung dann rechtfertigen, wenn sie dann von den Grünen oder der SPD kommen, ne? Absolut. Ja, aber was ist eigentlich von diesem Thema Brandmauer zu halten? Ich habe jetzt immer wieder gelesen, irgendwie so, ja, das gab es in, wie lange gibt es Bundesrepublik, weiß ich nicht, 80 Jahren Bundesrepublik oder so, noch nicht Zusammenarbeit mit Rechten, eine Brandmauer ist gefallen, so. Da habe ich gedacht, ihr macht euch da völlig lächerlich und völliger Schwachsinn. So, also erstens höre ich das jetzt auch die letzten Jahre nicht zum ersten Mal, dass eine Brandmauer gefallen ist, ne? Und zweitens stimmt es auch nicht. Aber was hast du so gedacht, als du das gehört hast, es wäre eine Brandmauer gefallen. Also erstmal muss ich laut lachen und dann ein bisschen weinen, dann wieder lachen. Aber wir haben das ja schon auf viele. Es war auf jeden Fall eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ja. Also vielleicht nochmal, um es deutlich zu machen, ne, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde das richtig, wenn normale Menschen sich empören moralisch jetzt gerade über diese Vorgänge im Bundestag und so, genau, aber ist natürlich sehr geschichtsvergessen. Wir haben ja auch schon Folgen gemacht, schon mehrere Folgen, wo wir sehr ausführlich darüber gesprochen haben, dass dieser Staat, also die BRD, mit aufgebaut wurde, auch in wichtigen Machtpositionen, in Teilen des Staatsapparats von Nazis, von Nazi-Kriegsverbrechern. Und dass die Integration auch von Nazis, also von Anfang an in diesem Staat mit bedacht war, weil der große Feind, zumindest im Kalten Krieg, war dann der Kommunismus, ne? Die DDR, die Sowjetunion. Und also zum einen ist das sehr verlogen, ja, also auf der Ebene. Ja, also vielleicht nochmal ein paar Fakten irgendwie, das ist, glaube ich, ganz gut, da nochmal dran zu erinnern. Irgendwie einer der ersten Staatssekretäre im Kabinett Adenauer, der ja immer wie so ein Säulenheiliger der CDU, wurde übrigens auch benannt. Ne? Unter Konrad Adenauer hätte sowas nicht gegeben. Da musste ich ein bisschen lachen, weil Hans Globke zum Beispiel, das war der Kommentator der Rassegesetze von Nürnberg, also der Rassentrennung, also eins der rassistischen, antisemitischen Gesetze, was auch zur Vernichtung mit beigetragen hat von Juden und anderen Minderheiten, der hat damals für die Nazis, war selber ein Nazi, diese Gesetze kommentiert und eingeordnet und der war dann in den 50er Jahren wieder Staatssekretär unter Adenauer und ja, wenn man sich mal anguckt, wer alles in den ersten Regierungen über Jahrzehnte in den etablierten Parteien in der NSDAP war, Kiesinger, einer der ersten Bundeskanzler, war NSDAP-Mitglied, Nazi-Kriegsverbrecher, der Geheimdienst, der Verfassungsschutz, der ist aufgebaut. Wurde von ehemaligen Gestapo-Leuten gegründet. Ehemaligen Gestapo-Leuten aufgebaut, irgendwie, ne? Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Die ganze FDP war eigentlich. Nazi-Richter, die noch ein paar Jahre vorher Nazi-Deutschland, Kommunisten, Linke, Sozialdemokraten ins KZ geschickt haben, haben dann ein paar Jahre später wieder Kommunisten verfolgen lassen und in den Knast gesperrt, ne? Dann in den 50ern. Also das ist die Geschichte der Bundesrepublik. Insofern diese Brandmauer, dieser Bruch, diese Nichtzusammenarbeit mit Rechten irgendwie, das ist wirklich völlig lächerlich. Also wenn ihr das glaubt, das könnt ihr euch abschminken. Das ist nicht so. Es ist nicht so. Es war früher alles auch in der CDU und FDP vorhanden, teilweise in der Partei. Man muss schon sagen, da gab es auch diese Fraktionen, Stahlhelm-Fraktion oder so. Das sind Leute, die haben teilweise rechtere Sachen vertreten als heute die AfD. Also das ist alles überhaupt nicht neu. Dregger oder wie er hieß, das war so ein CDU-Politiker. Ich glaube, in Hessen ist noch so SS Veteranenveranstaltung gefahren. Das war völlig normal damals alles. Also diesen Bruch hat es nicht gegeben. Ja, Strauß von der CSU war ein großer Freund von Pinochet, ne, dem faschistischen Diktator in Chile. Übrigens auch interessant, Adenauer hat damals auch koaliert mit einer kleinen rechtsradikalen Partei, der Deutschen Partei hieß die, die auch wirklich sehr eine Grenze war zum Faschismus, ne? Also auch da davon zu reden, dass jetzt das auch was für die Union was völlig Neues sei, mit Rechtsaußenparteien zusammenzuarbeiten, ist auch Blödsinn. Und die CDU hat auch schon auf der kommunalen Ebene in Ostdeutschland zum Beispiel auch schon immer wieder mit der AfD zusammengearbeitet. Also allein, also auch jetzt für die heutige Zeit oder für die letzten Jahre stimmt es einfach nicht. Ja, das ist einfach Quatsch. Mir fällt noch eine Personalie ein und man merkt, man könnte das jetzt endlos weitermachen. Also wir könnten wahrscheinlich 5 Stunden über irgendwelche Nazi-Kriegsverbrecher, die in der CDU waren, erzählen. Filbinger zum Beispiel ist so jemand. Das war jemand, der hat in den letzten Tagen des Faschismus, wo der Deutsche Reich eigentlich schon verloren hatte, noch Deserteure, also Leute, die vom Krieg geflohen sind, einfach überleben wollten, hingerichtet. Und der Typ war später Ministerpräsident von Baden-Württemberg, hochdekoriert, hoch ausgezeichnet, hat sich übrigens auch mit Berufsverboten gegen Kommunisten hervorgetan, als Musterdemokrat und so. Also das ist die Tradition, in der man sich hier bewegt. Und ganz ehrlich, Brandmauer. Ja. Ja, und es waren Konservative und Liberale, die die Macht an Hitler und die NSDAP übertragen haben in der Weimarer Republik, ne? Also das war ja auch eine bewusste Entscheidung von konservativen Eliten, mit dem Faschismus zu paktieren, halt im Kampf gegen den Feind, also die Linke und den Kommunismus. Also, und das ist halt auch angelegt im Kapitalismus. Das ist auch kein Unfall oder so, oder nicht, weil einzelne Individuen so bösartig sind. Das haben wir auch schon sehr oft behandelt. Also den Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Faschismus und ja, die Rolle des Faschismus als letzte Bastion des Kapitals. Genosse Harro hat gerade eine Folge zum einem Buch über Faschismus gemacht. Das ist auch ganz interessant. Da kann man, kleiner Büchertisch, kann man auch mal nachhören. Sehr interessant, was man ja über den Faschismus und die Theorien zum Faschismus, marxistische, eigentlich lernen könnte. Ja. Aber wo du so gerade sagst, in der Schule hat man ja immer so ein bisschen gelernt, ich zumindest, ja, die Weimarer Republik, die erste Demokratie, die war von rechts und links bekämpft. Ne? Gut, vielleicht ein bisschen mehr von rechts, je nachdem, was für Lehrer man hatte, aber schon eigentlich von rechts und links. Und dann haben sich die Radikalen haben einfach die Republik halt vernichtet und haben sich irgendwie die Nazis durchgesetzt. Die Macht ergriffen. Ja. Genau, und dann ist immer so ein Unterton, hätten aber auch die Kommunisten sein können oder so. Aber nee, waren halt die Nazis, die haben halt irgendwie gewonnen. Dabei, wenn man mal guckt, irgendwie, wie du schon gesagt hast, Paddy, es war ja nicht Thälmann, der irgendwie Reichspräsident war und Hitler zum Kanzler ernannt hat. Nee, das war Hindenburg, also der Säulenheilige der Konservativen. Das ist die Geschichte so. Und du hast eben Chile erwähnt, Pinochet. Da ist ja ein demokratisch gewählter Sozialist, der ja eine Form des Sozialismus einführen wollte. Salvador Allende. Salvador Allende, der ist ja mit Hilfe der CIA, der Amis, weggeputscht worden und dann haben sie einfach eine faschistische Diktatur errichtet, mit der übrigens die DDR war natürlich dagegen und hat Genossen unterstützt, aber die BRD hatte beste Beziehung zu diesem Land, genau wie zu dem rassistischen Apartheidsregime in Südafrika. Und Chile auch ganz interessant, da hat man übrigens auch gesehen, das war gleichzeitig ein faschistischer Staat, aber auch ultra-neoliberal. Also da sieht man auch, dass der Liberalismus und der Faschismus, dass es keine Ideologien sind, die sich jetzt irgendwie völlig fremd sind oder überhaupt keine Zusammenarbeit irgendwie miteinander führen würden. Ganz im Gegenteil, das passt alles ganz gut zusammen. So. Insofern, ich finde, die FDP läuft ja auch so ein bisschen unterm Radar immer, aber die hat ja auch jetzt wieder eine ultra-reaktionäre Haltung und zu allen mündigen Fragen. Und Lindner macht eigentlich nur noch rassistische Takes, wo er geht und steht. Er ist ja mittlerweile auch ziemlich großer Fanboy von Elon Musk geworden, ne? Ja, der ja, auch Milei, diesem komischen argentinischen Libertären. Und da ist es auch interessant, bei diesen, also da würde ich auch gerne eine Folge zu machen, weil ich sehr, sehr spannend finde gerade, also diese Bündnisse, die sich da schmieden, aus so reichen Tech-Milliardären, die ja so aus so einer anarcho-kapitalistischen, ultra-neoliberalen Richtung kommen, mit so rechten, rechtsreaktionären, faschistischen Kräften. Genau, auch da haben wir gerade schon, das wäre gerade schon schön gesagt, also in Chile gab es das ja auch, also dieses Bündnis aus neoliberalen Faschisten, und das ist kein Unfall, sondern das passt sehr gut zusammen. Also zum Beispiel auch das gemeinsame Feindbild der politischen Linken, des Sozialismus, ne? Gibt es viele Gemeinsamkeiten, und das ist kein Unfall, warum diese Kräfte zusammenarbeiten. Ja, aber genau. Unsere Genossen vom Podcast Come On, Markus Steiger und Petran Schajar, da, na, liebe Grüße, waren ja auch schon mal hier in der Kommunistenkneipe. Die haben gerade eine Folge aufgenommen, kann ich nur empfehlen, zu dem Thema, wo sie auch über die Liebe von genau diesem Milieu, diesen eigentlich aus dem Anarchokapitalismus kommenden Tech-Milliardäre und die ganzen Crypto-Bros, die teilweise aus Bitcoin-Bros, Bitcoin-Bros, die denen folgen, wie die jetzt nochmal so ganz offen, das war darin schon immer so ein bisschen angelegt, aber jetzt so ganz offen den Turn zum Faschismus machen und da auch irgendwie gar kein, also völlig übergangslos. Und dann kann man sagen, ja, Musk ist ein verrückter Typ oder so und der Hitlergruß, kein Plan, Spacko, so. Ich glaube, das kommt nicht von ungefähr. Da gibt es schon auch eine logische Begründung für, egal was er jetzt mit dieser komischen Geste da machen wollte oder nicht. Aber man kann ja mal sich anhören, was er auf dem AfD-Parteitag inhaltlich gesagt hat. Der hat eine klare, faschistische, deutschtümelnde, obwohl er Ami ist, Rede gehalten. Also unfassbar, eigentlich so. Naja, so viel dazu. Aber wie gesagt, dem könnte man sich nochmal ausführlich widmen. Ja, ich glaube, zur Verlogenheit von SPD und Grünen haben wir schon einiges gesagt. Vielleicht nochmal der Punkt. Also SPD und Grüne sind nicht der Gegensatz zu dem, was CDU und AfD und FDP und Teile des BSW da beschließen wollten, sondern ich erinnere nur Kanzler Scholz, wir müssen im großen Stil abschieben im Spiegel letzten Sommer, glaube ich. Als Schlagzeile, ja. Rassistische Politik von SPD und Grünen. Also wenn die sich da empören, als die Oberdemokraten aufspielen, vergisst es, alles Quatsch. Ja, und vor allem also die Grünen, die ja eine der kriegstreiberischsten Parteien gerade in Deutschland sind und für Aufrüstung stehen, Waffenlieferungen in Krisen- und Kriegsgebiete, also da haben sie ja auch sozusagen eine große Mitverantwortung halt auch, warum Menschen überhaupt fliehen müssen aus ihren Ländern, ne? Aber was ist mit der Partei Die Linke? Da kann man doch jetzt froh sein, tapfere Partei Die Linke, Heidi Reiche nix rede, so habe ich viel gesehen, wurde mir viel in den Feed gespült, ganz begeistert, so von jungen Genossen teilweise. Gut, dass wir die Linkspartei noch haben, so nach dem Motto. Und habe so ein bisschen gedacht, ja, als ich das gesehen habe. Ja, die scheint ja gerade so ein kleines Revival zu erleben, zumindest jetzt in Ansätzen. Ob sie es noch ins Parlament schafft, wage ich trotzdem zu bezweifeln, vielleicht mit Direktmandaten, aber auf jeden Fall geht es leicht bergauf. Und auch ich muss sagen, na, natürlich war es ein angenehmer Kontrast, wenn man sich diese Debatte, ich habe mir die wirklich teilweise, also relativ viel Bundestag mal gesehen, war ja auch nicht so häufig irgendwie. Natürlich, muss man schon sagen, es war natürlich wohltuend, dass es dann eine Rede gab, die sich davon konsequent so ein bisschen abhob. Auch wenn die Heidi Reichenick oder andere von der Linkspartei da vielleicht ganz gute Sachen teilweise gesagt haben, wobei es inhaltlich aus marxistischer Sicht auch alles ein bisschen sehr dünn und obermoralisch fand, aber okay, immerhin, ne, will ich mich gar nicht so drüber lustig machen. Die Linkspartei lassen wir nicht so leicht davon kommen. Also das ist auch nicht glaubwürdig, denn die Linkspartei hat in Landesregierungen sich natürlich auch, also mit zu verantworten, jedenfalls hat natürlich auch Abschiebung mit zu antworten, rassistische Polizeigewalt mit zu verantworten, zusammengearbeitet mit SPD und Grünen, wo sie können, und da auch keine große Kritik geübt. Also, und natürlich in Teilen, das ist natürlich ein Kampf in der Linken, aber muss man schon sagen, auch bei Fragen von Krieg und Frieden, ja, eine ganz schön wachsweiche Haltung eingenommen, ne? Also die haben ja auch Leute in ihren Reihen, die haben gar nicht so ein Problem mit der Bundeswehr und der NATO, und das wird nicht so direkt gesagt, aber hier Carola Rakete, mag kein Mitglied sein, aber im EU-Parlament ist auch für Langstreckenraketen, Carola Langstreckenrakete wird sie ja auch genannt. Also sich da so... Bodo Ramelow, Bodo Ramelow, natürlich, ne? Der auch für die Wehrpflicht ist, Waffenlieferungen an die Ukraine und so weiter. Ja. Also, ganz kurz, also natürlich muss man sagen, dass... Ja, sorry. Also du. Nee, sag du. Also es stimmt natürlich, dass die Linkspartei, also sie ist natürlich trotzdem immer noch, also jetzt im Vergleich, ne, zu den anderen bürgerlichen Parteien, würde ich sagen, immer noch auch die Partei, die, glaube ich, am deutlichsten gegen diese extreme rechte Hetze oder rassistische Hetze und auch Asylrechtsverschärfungen und so weiter, da noch schon noch am klarsten Position bezieht, das muss man schon noch anerkennen, aber genau, also da jetzt so zu tun, ist halt die Linkspartei da jetzt auch mit einer weißen Weste bei dem Thema und ist natürlich auch sehr, sehr verkürzt, genau, hast du gerade schon gesagt, auch mit dem Thema Abschiebung auch in, auf Landesebene. Ja, und ich glaube, das Gefühl, viele junge linke Aktivisten haben das gar nicht so auf dem Schirm, manche schon, ne? Muss man auch sagen, finde ich, also es gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, das auch zu benennen, naja, macht euch da keine Illusionen in die Linke. Also ich sage niemandem, wo er hingehen soll, so, aber man muss halt schon auch seine eigene Geschichte oder die Geschichte seiner Bündnispartner schon klar haben. Und dann kann man ja immer noch gucken, was vor Ort geht mit wem. Ne? Das ist ja auch eine sehr vielschichtige Partei, so, ne? Aber ich habe nur gedacht, nee, Heidi, so leicht lasse ich euch nicht davon kommen mit deiner großen antifaschistischen Rede. Also, ich meine, bei Palis. Ja, ich kann dir auch noch gar nicht so richtig einschätzen. Nicht so richtig. Du hast ja gesagt, dass sie ja schon eher so eine Reformerin ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass auch irgendwie einer ihrer Mitarbeiter, der auch ein wichtiger Mitarbeiter von ihr, ich glaube Felix Schulz oder so, dass der ein ziemlicher Antideutscher sein soll. So ganz kann ich sie nicht einschätzen. Sie wirkt auf mich halt eher wie eine Reformerin. Klar, kämpferisch von der Rhetorik, aber inhaltlich dann doch oft sehr dünn. Ne? Und bei Palästina war die Linke ja auch keineswegs konsequent. Also da haben die sich, glaube ich, auch bei dieser, ich bin mir gerade nicht sicher, aber bei dieser Antisemitismus-Resolution und so oder auch überhaupt bei der Frage Palästina, da haben sie teilweise ganz schön schlimme Leute in ihren Reihen oder enthalten sich oder haben keine klare Position. In der Frage, anders als das BSW, was sich da ein bisschen konsequenter verhalten hat, aber da sind wir beim Übergang. Das BSW hat sich natürlich, muss man schon sagen, irgendwie genau wie ich ja finde, dass das BSW leider, also häufig wird das BSW ja von rechts falsch kritisiert, also für so, naja, auch wenn mir das alles nicht reicht, aber für Friedenspositionen oder Anti-NATO, so NATO-Kritik, die ja Berechtigung hat oder wo man sagen kann, na gut, immerhin gibt es noch eine Stimme, die das sagt, aber man muss wirklich klar sagen, ganz klar sagen, was das BSW da jetzt getan hat und wie das BSW sich positioniert hat, wirklich 1:1 auf Merz-Linie mit rassistischen Argumenten, mit einer rassistischen Logik und das ist ja auch nicht neu, das ist ja, Wagenknecht wird ja in keiner Talk schon müde, von der Begrenzung von Migration zu reden und sich irgendwelche technokratischen Überlegungen zu machen, wie man Flüchtlinge möglichst grausam abschrecken kann. Also das gehört verurteilt. Also auf Plakaten sieht man das ja auf deutlich. Auf Social Media gab es also auch schon sehr viele Postings, die in die Richtung gingen. Es ist ja das eine, also ne, hast ja gerade schon gesagt, auch am Anfang der Folge, es ist ja das eine, ob man sagt, ja, es gibt irgendwie Probleme und man muss auch Sorgen von Menschen vielleicht auch ernst nehmen und nicht immer zu vorschnell mit dem Nazi-Vorwurf kommen. Aber das andere ist, wenn man wirklich aktiv, wie das BSW auch macht, auch mit Wagenknecht, diese rassistische Stimmung mit befeuert und damit mit Rechten und Konservativen zusammen diese Hetze in Politik gießt und mit unterstützt, das ist genau, halt, diese Narrative einfach bedient. Inakzeptabel. Und jetzt auch noch zustimmt. Ja, also man kann sagen, da haben sich ja einige, nicht, dass ich so Parlament und Abstimmung jetzt zu hoch hängen möchte. Wir machen ja auch demnächst nochmal was zu Wahlen und Parlamentarismus. Ne? Also ich will jetzt nicht, wie jemand abstimmt, zur größten Frage der Politik oder so erklären. Aber objektiv stimmt es. Es gab jetzt einige CDU-Abgeordneten am Freitag, die sich fortschrittlicher verhalten haben als das BSW. Und das ist schon krass. Das ist schon krass. Und FDP da glaube ich auch, ne? Ja. Das glaube ich auch Abweichler bei der FDP auch. Ja. Man muss natürlich auch trotzdem dazu sagen, irgendwie, und das finde ich dann wieder auch ein bisschen schräg in der Kritik von manchen Linken oder Linksliberalen, Linken vielleicht nicht, Linksliberalen, es ist jetzt nicht so, dass das BSW irgendwas vertritt, was SPD und Grüne nicht auch vertreten würden. Also rechts von SPD und Grünen ist die BSW-Flüchtlingspolitik jetzt nicht. Also das ist alles kompromissfähig. Nee. So. Ja. Macht's kein bisschen besser, weil sie ja eh schon schlimm genug ist, aber genau. Aber so zu tun, als sei das jetzt irgendwie eine andere Dimension, ne? So, ja, nochmal moralisch, nochmal schlimmer. Oder irgendwie AfD näher, ich finde es nicht. Eigentlich ist das Programm des BSW ziemlich kompatibel mit dem, was die Ampel so gemacht hat. Also da wird man sich einigen. Die haben da einige technische Verbesserungsvorschläge oder aus ihrer Sicht, ne? Eigene Grausamkeiten so, aber weil ich sehe es manchmal so, gerade bei so linksliberaler Satire oder Memes oder so, wo dann so, also Leute, die Grünen voll geil finden, dass dann Wagenknecht immer so in so eine AfD-Nähe gerückt wird. Und dann würde ich sagen, nee, also die ist aber eurer Lieblingspartei viel näher eigentlich in der Frage. Also da tun sie sich ja gar nichts irgendwie, ne? Und da habe ich auch den Eindruck, das hat was zu tun mit der Kriegsbegeisterung dieses Milieus, dass man sich dann plötzlich so antirassistisch gibt, obwohl die eigene Partei gar nicht antirassistisch ist. Aber die stört die Position für Abrüstung und Diplomatie, so weich und kritikabel die auch sein mag aus marxistischer Sicht, aber das ist ja auf jeden Fall fortschrittlicher als das, was jetzt Grüne machen oder so. Aber gut, BSW wird klar verurteilt, ob wir es auch ganz klar gesagt haben und da irgendwie an der Stelle keine Illusionen verbreiten wollen. Wir haben uns da ja ein bisschen zurückgehalten bisher, so, aber in der Frage, finde ich, kann man aus meiner Sicht das nicht ignorieren und muss es so benennen, wie es ist. Ja. Und man ist unglaubwürdig. Ja, genau. Ja, spannend wird natürlich auch sein zu sehen, wie es weitergeht mit der AfD und ob es sich dann doch noch integrieren lässt, wie auch zum Beispiel in Italien mit Meloni und ihrer Partei. Ne? Man spricht auch von einer Melonisierung von Teilen der Rechten, also dass man sie auf NATO-Linie bringt. Muss vielleicht mal erklären, was damit... Ja, ja. Sorry. Alles gut. Ja, genau. Also es meint halt vor allem in außenpolitischen Fragen, dass man dann, ja, dass auch dann rechte Parteien auf Linie des bürgerlichen Mainstreams gebracht werden und damit dann auch integriert werden in Regierungskoalitionen zum Beispiel, dann auch verharmlost werden. Ne? Total, weil man kann sich ja mal wirklich fragen, ich habe manchmal sogar das Gefühl, das Hauptproblem, was der bürgerliche Mainstream momentan mit der AfD hat, scheint ja wirklich diese NATO-Position zu sein, beziehungsweise diese Position, die momentan jedenfalls noch ein bisschen näher an der Position Russlands ist, als an dieser klassisch transatlantischen Position und habe mich eh gefragt, was ist denn eigentlich, das ist ja bei Le Pen in Frankreich auch die gleiche Debatte, wie du gesagt hast, Meloni, die schon, ja, die pro-westlich ist irgendwie. Diese ganzen Themen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit scheinen plötzlich nicht mehr wichtig zu sein, wenn die Leute schön brav auf NATO-Kurs sind. Und das wäre schon nochmal spannend. Das ist ja bei der FPÖ jetzt auch die Frage. Ich meine, gut, Österreich ist offiziell ein neutrales Land und unwichtiger, die haben es ein bisschen leichter, aber die FPÖ hat ja auch ja eher so eine Russlandnähe so und die ÖVP ist traditionell dann eher so am NATO-Block orientiert, wenn auch offiziell neutral. Und da ist auch mal jetzt die spannende Frage. Man verzeiht sogar Faschisten, und Meloni ist Faschistin nominell, ja, sogar aus einer Partei, die sich faschistisch nennt, ganz schnell den ganzen Rassismus, ja, wenn man sich brav zur NATO bekämpft. Ne? Das ist halt die Frage, was jetzt mit der AfD passiert. Ja. Genau, und auch die Frage der Migrationspolitik, da wird es auch, glaube ich, interessant sein zu gucken, ob es da auch zu größeren Konflikten kommen wird mit Teilen des Kapitals, weil es ja schon so ist, dass ja, das Kapital auch angewiesen ist auf billige Arbeitskräfte in Form von Migrantinnen und Geflüchteten, die natürlich dann für eine beschissene Bezahlung Drecksarbeit machen. Und also da komplett drauf zu verzichten, wird, glaube ich, auch fürs Kapital nicht möglich sein, ob es da dann auch ja, in irgendeiner Form zu Kompromissen kommt, in Anführungsstrichen, ne? Fabian Lehr hat gerade in seiner momentan, glaube ich, aktuellen Folge oder einer neueren auch nochmal darauf hingewiesen, dass ja selbst im Faschismus, also selbst im NS-Faschismus, gut, ich meine, die haben mit Zwangsarbeit gearbeitet, ne? Aber dass auf jeden Fall so ideologische Fragen dann plötzlich auch zurückfallen und natürlich irgendwie ist das deutsche Kapital angewiesen auf billige Arbeitskräfte, das ist ja auch Konkurrenz für deutsche Arbeiter, ne? Also die wo dann einerseits mit diesem Rassismus gearbeitet wird, ne? Mal, die drücken die Löhne und andererseits ist man aber ganz froh, dass sie die Löhne drücken, ne? So, ja, und ja. Wenn übelst ausgebeutet und ich glaube, dass eine AfD an der Macht in der Regierung und das werden wir, glaube ich, noch erleben, bin ich mir relativ sicher, also irgendwelche Koalitionen, wer weiß, vielleicht sogar mit den Grünen. Das glaube ich auch, ja. Das hält man jetzt noch für ausgeschlossen, aber ich halte das für alles für möglich, so. Die werden einerseits sich mehr zur NATO bekennen müssen und ich habe den Eindruck, das wird auch schon so ein bisschen vorbereitet, übrigens über den Umweg Trump, weil plötzlich ist die AfD wieder pro-amerikanisch, ja. Weil Trump gefällt ihnen ja ganz gut und der hat ja so eine komische isolationistische Position mit Musk und so, das passt ja auch ganz gut, dieses Libertäre. Und dass sie über diesen Umweg eingemeindet werden sollen, so auf so einem transatlantischen Kurs, und man muss ja auch sagen, Weidel hat ja in einem Interview schon gesagt, 5% für NATO, könntest du sich vorstellen. Sie haben übrigens auch zur Hälfte die Fraktion im Bundestag für die 100 Milliarden Aufrüstung gestimmt. Ist ja keine Antikriegspartei, also muss man hier vielleicht nicht sagen, aber vielleicht doch nochmal, es ist keine Antikriegspartei und die werden, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen der Versuch, sie reinzuholen, zurück in den Zirkus der Transatlantiker. Ja. Und wenn man dennoch sagt, naja, ein paar Flüchtlinge für billige Arbeitskräfte muss schon sein, sonst können wir ja rassistisch sein noch und nöcher, aber dann geht das schon mit der Koalition. So irgendwie. Ja, ich glaube, da werden sie sich schon einig in der Frage. Genau, Leute, also wenn ihr das Gerede von der Brandmauer hört, lasst euch davon auf jeden Fall nicht blenden. Ja. Auch wenn es natürlich, wie gesagt, richtig ist, da auch sich zu empören, noch auf die Straße zu gehen, aber guckt auch da, mit wem ihr auf die Straße geht, für welche Ziele. Auch das wird gerade natürlich sehr gut von den Linksliberalen, den Grünen, der SPD auch genutzt für den Wahlkampf. Ne? und sich da jetzt auch nicht einnullen lassen von den Falschen. Und wenn ihr auf einer Demo seid, wo auch SPD und Grüne sind, man kann das ja leider nicht verhindern manchmal, dann finde ich es wichtig, hört den Leuten zu oder haltet selber Redebeiträge oder verteilt Sachen, ne? Werdet aktiv bei Kräften, die das auch zurückweisen und klar benennen und entlarven. Also distanziert euch, seid trotzdem aktiv. Also wir wollen keine meckernden, arroganten Linken sein, die sagt, alles dumm, wer da hingeht, ist doof oder so. Das ist alles nur dumme Linksliberale, die da jetzt hingehen. Nein, das ist natürlich auch viel zu einfach. Wir verstehen die Empörung und es gibt viele Gründe gegen den Rassismus und den die faschistischen Kräfte auf die Straße zu gehen. Aber vergesst nicht, dass die faschistoiden und rassistischen Kräfte sich eben nicht nur in der AfD befinden. Das ist nicht das andere. Ihr müsst gucken irgendwie, dass es ja eigentlich auch in diesem System angelehnt, solche Kräfte und solche Ideologien und solche Tendenzen. Wenn es zweckmäßig wird, dann kommt es wieder und es kommt gerade wieder. Und ich glaube, da müssen wir uns warm anziehen und ja, gut vorbereitet sein, auch Kommunistenkneipe hören, aber natürlich auch auf die Straße gehen. Ja. Also nicht verzweifeln. Nicht verzweifeln. Also, macht's gut. Ihr hört von uns demnächst wieder ein bisschen mehr. Und ich würde mal sagen, tschüss. Ciao zusammen, bis zum nächsten Mal. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für den Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.